Am 1. Mai gab ein Sprecher des Außenministeriums der DEVRK eine Stellungnahme ab. Der Sprecher sagte wie folgt: In diesem Jahr führten die USA die gemeinsamen Militärübungen Key Reserve und Adler in den größten Dimensionen in der Geschichte durch, wobei über 300.000 Mann starke Aggressionstruppen und verschiedene nukleare strategische Vermögen eingesetzt wurden. Dabei warfen sie sogar den betrügerischen Deckmantel Übungen für die Verteidigung ab und offenbarten die Absicht zum nuklearen Präventivschlag auf die DEVRK. Genosse Kim Jong-un leitete mit beispielloser Courage, hervorragender Strategie und eisernem Willen die Armee und das Volk der DEVRK an der Spitze und überwand auch diesmalige Krise ganz siegreich. So leistete er einen großen Beitrag dazu, die Souveränität und Würde des Vaterlandes zu verteidigen und den Frieden und die Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel und in der Region zu schützen. Die Realität auf der koreanischen Halbinsel zeugte erneut davon, dass die USA Rebellsführer der Aggression und des Krieges, Friedensstörer und Hauptverantwortlicher für die Zuspitzung der Spannung sind und dass es eine gerechte und weitblickende Wahl gewesen ist, dass die DEVRK unter dem Banner der parallelen Entwicklung der Wirtschaft und der Atomstreitkräfte ihre nukleare Abschreckungskraft für Selbstverteidigung weiter verstärkt hat. Durch diesmalige Auseinandersetzung mit den USA haben sich die Bürger der DEVRK die Wahrheit, dass man sich nur mit eigener starker Kraft unter den wilden Stürmen der Geschichte ohne Unterstützung und Sympathie der anderen verteidigen kann, tief in die Herzen eingeprägt. Die USA, die eine neue Korea-Politik, und zwar maximaler Druck und ebensolche Einmischung erfunden haben, befassen sich mit den totalen Sanktionen und dem Druck auf die DEVRK. Angesichts dieses Umstandes wird die DEVRK die Maßnahme zur Verstärkung ihrer nuklearen Abschreckungskraft maximal forcieren. Die Maßnahmen zur hohen Entwicklung der Atomstreitkräfte werden zu jeder Zeit und an beliebigen Orten, wofür sich das Führungsgremium der DEVRK entscheidet, allseitig und serienweise ergriffen werden.